Ja, ist mal wieder soweit, würde ich sagen. Ne? Willst wieder downloaden, ist aber nicht drin. Vollend mit einer neuen Rutsche für dich, Alter. Das geht raus an meinen Mann Timo Holmert. Den nenne ich Downloader, nicht Downloader, sondern Downloader. Deine Mutter am Autoscooter gibt der schicke Schlitten von. Was hast du nur angestellt, dass mir zu dir nur eins einfällt? Du Kastenkopf mit Scheißfrisur, siehst aus wie der Sänger von Pur. Du saust bei Casa und Emil und er sich jetzt für super cool. Doch unsere Platte kriegst du nicht, du kobeschmiertes Speckgesicht. Das wird nix, du wirst sehen, du Vollprolet. Vorlehn saugt man nicht. Und schon gar nicht im Internet. Wenn du geile Mücke bist, dann musst du auch dafür bezahlen. Ja, falls du die Kohle hast, die Spessige. So, du willst hier also einen auf Large machen, oder? Ist gar nicht drin, Alter. Machst du einen auf kräftig, mein Schiede, oder was? Hör mal zu, das kann ganz böses Auge geben. Du bist ein Downloader, du wiegst von Butter. Hast kein Geld, keine Frau, du stinkst wie ein Fischkutter. Du bist ein Downloader und kriegst Backenfutter. Du bist so dumm, du trotzt sogar deine Mutter. Du bist ein Downloader und frisst Fischfutter. Ich bin Kaffee von deinem scheiß Geblubber. Du bist ein Downloader und wenn ich dich erwisch, dann zieh ich dir deine Klöten lang. Wegen Vollpfosten wie dir gehen Band zugrunde. Glaube mir, bist anonym und hast kein Geld und hörst gern Tokio Hotel. Das passt zu dir, du Pussyboy. Lackier mal deine Tussi neu. Bist träge wie ich nach nem Joint. Sag Hallo zu meinem kleinen Freund. Du bist dumm und du merkst es nicht einmal. Was für ein Idiot. Von deiner Mama ist nicht stolz auf dich. Wenn du gern Vorlin hören willst, dann musst du auch dafür bezahlen. Yes! Du kleiner Stricher. Ich hab mir gedacht, dass ich dich hier treffe. Ist ja klar, ne? Also pass mal auf, was ich hier für dich hab, du Wichser! Du bist ein Downloader, du Beat von Buddha. Hast kein Geld, keine Frau, du stinkst wie ein Fischkutter. Du bist ein Downloader und kriegst Backenfutter. Du bist so dumm, du trotzt sogar deine Mutter. Du bist ein Downloader und frisst Fischfutter. Ich bin Kaffee von deinem scheiß Geblubber. Du bist ein Downloader und wenn ich dich erwisch, dann zieh dich und knall dich ab. Du bist ein Downloader, du Beat von Buddha. Hast kein Geld, keine Frau, du stinkst wie ein Fischkutter. Du bist ein Downloader und kriegst Backenfutter. Du bist so dumm, du trotzt sogar deine Mutter. Du bist ein Downloader und frisst Pissbutter. Ich bin Kaffee von deinem scheiß Geblubber. Du bist ein Downloader und wenn ich dich erwisch, dann zieh dich und knall dich ab. Ja, wie gefällt dir das, du Stück Scheiße? Na, da hast du Bock drauf, ne? Das hättest du dir echt vorher überlegen können. Weißt du was? Wenn ich mit dir fertig bin, dann mach ich dir ein Kackwurst-Tattoo auf deinen Pimmel, Alter. So sieht das aus. Das tut weh, ne? Und weißt du was? Ich bin noch lange nicht fertig mit dir. Hör auf, versuch nicht immer uns zu beklauen. Das macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn, verstehst du? Ja, da ist er. Pass auf, dass da kein Dreck in die Wunde kommt, du Stück Kacki, Alter. Weißt du was, das ist mir jetzt so doof, Alter. Ich geh jetzt erstmal Kaffee trinken.